ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks. Der Krimi-Podcast. Jacqueline! Herr Wirth. Ich habe Angst. Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen. Ist das Ihre Hose? Nein, doch. Das ist nicht wahr. Ich habe nichts gemacht. Jemand rief mich an. Ich sage ja, ich habe es getan. Ich bin in Behandlung. Nein. Was sagen Sie? Ich kann es nicht. Herbert. Marion? Aber Heinz ist tot. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Das ist alles. Hallo. Hallo. Sie heißen? Otto Schlünzel. Ich habe damit nichts zu tun. Hallo. Wer spricht denn da? Gisela. Kein Mucks. Am Mikrofon begrüßt Sebastian Pastewka. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Diesmal haben wir einen perfekten England-Monokrimi für Sie. In einem herrschaftlichen Anwesen in London geschieht während einer Feierlichkeit ein Verbrechen. Die Zahl der Verdächtigen ist entsprechend groß und ein Safe birgt ein dunkles Geheimnis. Ach, das wird Ihnen gefallen. Kein Mucks mit Hörspielraritäten aus den Funkhäusern, mit Geschichten ohne Gewehr, Unterhaltungskrimis mit bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern der damaligen Zeit. Und zu denen werde ich Ihnen ausführlich was erzählen, versprochen. Doch wo kommt unser Krimi her? 12 Uhr und eine Minute. Hessischer Rundfunk, zweites Programm. Genau, aus dem Hessischen Rundfunk. Das Stück, das ich Ihnen gleich vorstellen möchte, heißt Tod von unbekannter Hand und stammt von 1961. Zu dieser Zeit liefen im ersten Programm des HR schon eine ganze Reihe von Unterhaltungssendungen. Morgens etwa der Frankfurter Wecker mit Heinz Schenk und viel Musik. Auch Peter Frankenfeld und Hans-Joachim Kuhlenkampf waren längst Superstars. Und Wolf Schmidt, der schon 1949 eine deutsche Radio- und Fernsehlegende erfand, die Familie Hesselbach. Ach, also das muss man der Mama Lasse grün Soß machen, das kann sie. Ka Wunder, da sind aber auch 3 Eier neu geschnippelt. Davon hat sich aber der Willi schon mindestens 2 rausgefischt. Ach. Da, guck nur, wie der fischt. Ach, komm, sei ruhig, Annelies, gell, ich fisch überhaupt nicht. Die Hesselbachs waren eine Hörspielfamilie aus dem Radio. Neben Wolf Schmidt als Baba spielten Anni Hannewald als Mama, Lia Wöhr als Anneliese und Jost Siedhoff als Willi. So klang die erste Folge. Da sitzen alle bei grüner Soße am Tisch. Doch wer fischt sich am meisten Ei heraus? Dass ihr Kinder keine Ruhe halten könnt miteinander. Der Willi ist 17, die Anneliese wird 20. Aber als noch euer ewig Streiterei. Also du hör mal, ein bisschen Ei, das kennst du aber auch noch drin lassen, Papa. Ja, hier hört man es. Diese Folge kam live aus dem Radio. Sie wurde im September 1949 öffentlich im Rahmen eines bunten Nachmittags im Frankfurter Funkhaus produziert. Knapp 50 Hörspielfolgen entstanden bis 1953. Und alternative Versionen der Geschichten wurden in Stuttgart mit anderen Darstellerinnen und Darstellern auf Schwäbisch produziert. Millionen Menschen haben über die Hörspielserie des Hessischen und Süddeutschen Rundfunks gelacht. Lachen Sie noch einmal über diesen neuen Film, der die bekannte Funkfamilie diesmal im Urlaub zeigt. Es ist wirklich erstaunlich. Zwischen 1954 und 1956 wurden mit niedrigstem Budget 4 Hesselbach-Kinofilme gedreht. Der erste ist nicht vollständig erhalten, der vierte gilt als verschollen, der dritte ist nie restauriert worden. Nur der zweite Film wird nach digitaler Auffrischung immer wieder im HR-Fernsehen gezeigt. Die Familie Hesselbach im Urlaub. Sind Sie schon einmal mit einem Viersitzer mit einer 6-köpfigen Familie in Urlaub gefahren? Ich ja. Mastermind Wolf Schmidt hatte sein privates Vermögen in die Produktion dieser Spielfilme gesteckt. Er war Autor, Regisseur und Hauptdarsteller aller Hesselbach-Abenteuer. Nach den 4 Filmen kam 1960 noch eine aufwendige Hesselbach-Fernsehserie aus dem Hessischen Rundfunk. 51 Folgen in 3 Staffeln hat es gegeben. Und das hier ist die Titelmusik. Bis 1967 waren die Hesselbachs Deutschlands beliebteste Hörfunk- und Fernsehfamilie. Aus der Hesselbach-Hörspielserie hat der Hessische Rundfunk übrigens 6 komplette Folgen in die ARD-Audiothek gestellt. Darunter die allererste, Hesselbachs ihren Hausschlüssel. Ein super Titel. Aber entschuldigen Sie bitte, ich kann kein Hessisch. Frankfurt bringt Ihnen als Hörspiel der Woche. So, jetzt ist Zeit für unseren Krimi aus dem HR. By a Hand Unknown, so hieß eine britische Vorlage des Autorenduos Charles Nelson Getty und Selma Bramley Moore von 1958. Die Geschichte klingt aber mitunter, als wäre sie noch älter. Auf Deutsch hieß die Adaption, wie schon gesagt, Tod von unbekannter Hand. Genau. ein klassisches Whodunit-Hörspiel, das nur in einem großen Haus spielt. Ein tolles Ensemble trifft sich hier. Eva Maria Meinecke, Siegfried Wischnewski und Lola Mütl waren unter anderem dabei. Und dieser Mann. Entschuldigen Sie bitte, Sir John. Ihre Gattin bat mich, doch einmal nach Ihnen zu sehen. Das ist der Schauspieler Hans Kaninenberg. Übrigens, wenn ich das sagen darf, ich glaube, das ist schon Ihre vierte Zigarre heute Abend. Schon gut, Doktor, schon gut. Kaninenberg ist in Tod von unbekannter Hand als Arzt zu hören. Ich sage nur die Wahrheit. Und der gerät gehörig unter Druck. Möchtest du am Ende vielleicht gerne wissen, ob ich ein Alibi habe? Nun, ich habe kein Alibi. Ja, es wird spannend, das verspreche ich Ihnen. Hans Kaninenberg wurde 1913 in Duisburg geboren. Er besuchte Anfang der 30er Jahre die Folkwang Schauspielschule in Essen und spielte an Theatern in Krefeld, Gießen und Wuppertal. Nach dem Krieg kam er ans Staatstheater Stuttgart. Ich bin zu allem möglichen Kreuz und Elend geboren. Grüße ich wohl je einen Herrn Hofrat, ohne den Hut weit von mir zu schleudern oder gar auf dem glatten Boden auszugleiten? Das ist der ganz frühe Hans Kaninenberg 1952 in einem Hörspiel nach E.T.A. Hoffmann aus dem Süddeutschen Rundfunk. Fällt mir mein Butterbrot nicht immer auf die fette Seite? Ach, wo seid ihr hin, ihr seligen Träume künftigen Glücks? Der goldene Topf hieß dieses Kunstmärchen. Seit 1948 sprach Kaninenberg in einem Stuttgarter Hörspiel nach dem nächsten mit und nur wenige davon sind erhalten. In den 50er Jahren hörte man ihn in vielen literarischen Adaptionen, etwa nach George Bernard Shaw oder Anton Tschechow. Auch in über 70 Kriminalhörspielen machte er mit. Sein erstes entstand 1958. Herr Kommissar! Ja? Ich habe davon gehört, dass Sie hier sind. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Ich bin Dr. Bressel. Kommissar Maigret und die schrecklichen Kinder hieß diese Georges Simenon-Adaption aus dem Berliner Rias. Sie sehen müde aus, Herr Kommissar. Es ist nicht einfach mit den Leuten hier. Und schon hier spielt Hans Kaninenberg einen Doktor. Wären Sie wie ich seit so vielen Jahren Arzt auf dem Lande, so würden Sie genauso wenig glauben. Er war oft auf Ärzte, Notare, geistliche Würdenträger und andere seriös daherkommende Figuren besetzt worden. Wilhelm Borchert war hier der Maigret, der mal nicht in Paris, sondern auf dem Land ermittelte. Mir wird allmählich klar, was Sie am Quai des Orfèvres unter einem Verhör mit Pauken und Trompeten verstehen. Mitte der 60er Jahre zieht Hans Kaninenberg nach München und seine markante Stimme ist ab sofort in Hörspielen des Bayerischen Rundfunks zu hören. Und dort wartete schon der nächste berühmte Ermittler auf ihn. Du musst alles stehen und liegen lassen, Sherlock. Deine kleinen kriminellen Aufgaben sind im Augenblick völlig nebensächlich. Hier ist ein internationales Problem zu klären. Hier spielt er in der langlaufenden Sherlock-Holmes-Serie des BR mit Peter Pasetti. Warum löst du das Problem nicht selbst, Mycroft? Und Kaninenberg ist der Bruder des großen Detektivs, Mycroft Holmes. Du bist der einzige Mensch, der die Angelegenheit aufklären kann. Falls dir daran liegt, deinen Namen im nächsten Adelsverzeichnis zu lesen, dann könnte ich... Nein, lieber nicht. Das Vergnügen an meinem Beruf belohnt mich genügend. London im Nebel mit Peter Pasetti, dem Meister der Satzpausen. Ein erstklassiges Hörspiel von 1968. Kaninenberg spielte in drei der 19 Münchner Holmes-Krimis mit. Und diese drei stehen übrigens derzeit auch in der Audiothek. Nicht verpassen. Immer heißt es, aber Herr Kommissar Leroux, Sie müssen doch was erzählen können. Einen interessanten Fall, den Sie selber erlebt haben. Ich weiß nicht, was sich die Leute da vorstellen. In diesem BR-Krimi von 1970 war Kaninenberg selbst mal der Kommissar. Vielleicht sowas, wie Sie es im Kino sehen oder in Kriminalromanen lesen? Hier konnte er mal wieder zeigen, wie gut er zurückgenommene Figuren, die entweder grantig oder ein bisschen verstockt sind, im Funk verkörpern konnte. Mord nach Fahrplan, so hieß dieses verschachtelte Hörspiel um einen unmöglichen Mord. Doch Kommissar Leroux löst den Fall, denn er weiß, auf das Timing kommt es an. Eigentlich alles ganz selbstverständlich. Gar nichts Besonderes dabei. Die 70er Jahre waren angebrochen und Kaninenberg wird mehr und mehr zu einem gefragten Fernsehschauspieler. Die große Krimiwelle der 60er hatte er nicht erwischt. Das änderte sich nun. Sind Sie Herr La Rasse? Ja, warum? Kriminalpolizei. Keller ist mein Name. Guten Tag. Guten Tag. Das ist Der Kommissar, eine schwarz-weiße Krimiserie im zweiten, die seit 1969 erfolgreich lief. Erik Ode ist Kommissar Keller. Das Publikum hatte sich schon an ihn gewöhnt. Doch dann kommt der 1. Oktober 1971, Freitagabend, 20.15 Uhr im ZDF. Und diese spezielle Folge von Der Kommissar ist ein Paukenschlag. Was in unseren Kräften steht, werden wir tun. Sie hieß Grau-roter Morgen und es ging um ein Ehepaar, deren Tochter drogenabhängig wurde. Die Ehe zerbrach an den Folgen und nun ist auch die Tochter nicht mehr am Leben. Aber wir haben immer gewusst, dass es ein schreckliches Ende nehmen wird. So oder so, Hilde. Sie war doch nicht mehr zu retten. Soll ich mich freuen, dass meine Tochter tot ist? Dann zur Ruhe kommen sollst du. Zur Ruhe? Bist du ein Dummkopf? Entschuldigung. Hans Kaninenberg spielt den Ehemann. Seine Frau ist Lilly Palmer. Fragen Sie, Herr Kommissar. Ihre Tochter war rauschgiftsüchtig. Harte Drogen? Ja, sie ist schnell zu harten Drogen übergegangen. Diese Episode 38 wird zum Schockmoment der sonst manchmal betulichen Krimiserie. Erik Ode als Kommissar und seine Assistenten geraten zum Beiwerk, denn im Zentrum der Folge steht Lilly Palmer. Ihr Gastauftritt war groß angekündigt worden damals. Grau-roter Morgen war ihre erste Arbeit fürs deutsche Fernsehen. Sie hatte 40 Jahre vorher wegen ihrer jüdischen Herkunft Deutschland verlassen müssen. Als junge Schauspielerin arbeitete sie in England mit Alfred Hitchcock. 1945 ging sie nach Hollywood. Seit Mitte der 50er Jahre drehte sie auch wieder fürs europäische Kino. Aber so wie in Der Kommissar hatte man sie nie gesehen. Mein Mann wünscht eine Beerdigung ohne Aufsehen, wegen der Presse. Lilly Palmer spielte ihre Rolle mit ungeheurer Wucht und Hans Kaninenberg rundet ihre Darstellung ab. Hast du nicht gesagt, es hat keinen Sinn mehr. Du hast gesagt, ich will's nicht hören! Das Thema Drogen, hier am Beispiel von Heroin, wurde in den frühen 70er Jahren in der Fernsehunterhaltung noch konsequent umgangen. Als ausgerechnet Der Kommissar das Thema anfasste, kam es in der damaligen Bundesrepublik zu einer intensiven Diskussion über die Gefahren von Suchtmitteln. Die Zuschauerinnen und Zuschauer schrieben vielfach an das ZDF, diese Folge schnell zu wiederholen. Und das passierte auch. Hatten Sie Sibylle aufgegeben? Aufgegeben? Hans Kaninenberg durfte insgesamt dreimal im Kommissar mitspielen und jeweils fünfmal in den Nachfolgeserien Derek und Der Alte, und zwar immer wieder als Verdachtsperson. Und genau das lernte er möglicherweise auch bei der Arbeit an dem Hörspiel Tod von unbekannter Hand. Und eben das kommt jetzt. Es geht los. Ein feiner Monokrimi vom Hessischen Rundfunk von 1961, wie aus dem Kein-Mucks-Bilderbuch. Und vorneweg herrlich hochdramatische Eröffnungsmusik. Gute Unterhaltung. Tod von unbekannter Hand. Ein Kriminalhörspiel von Nelson Getty und Selma Bramley Moore. Regie Theodor Steiner. Hallo, Isabel. Du bist auf der Terrasse? Um frische Luft zu schöpfen? Ja, es ist so heiß dort drin. Und außerdem geht mir dieser Lärm auf die Nerven. Ich hätte überhaupt nicht herkommen sollen heute Abend. Joan hat bis jetzt noch kein einziges Wort mit mir gesprochen. Er behandelt mich wie eine Aussätzige. Aber das ist doch Unsinn. Joan ist wahrscheinlich ärgerlich, dass Netta nicht hier ist. Und lässt nun seinen Ärger an mir aus. Ach, hier seid ihr also. Hallo, Mora. Warum seid ihr denn so plötzlich verschwunden? Wir wollten uns nur ein wenig die Sterne ansehen. Na, dann lasst euch nur nicht stören. Übrigens, die Madisons möchten ein paar Karten haben für Johns Wohltätigkeitsball im Dorchester Hotel. Wie steht es mit euch? Ja, ich möchte auch zwei Karten. Und du, Isabel? Es tut mir leid, Maura, aber ich kann mir derartige Ausgaben zurzeit einfach nicht leisten. Ich habe noch eine endlose Kleiderrechnung zu bezahlen und Molly Nell hört nicht auf, mich zu mahnen. Ich habe zwar fest versprochen, bis Ende der Woche einen Teil meiner Schulden zu begleichen, aber ich weiß immer noch nicht, wo ich das Geld hernehmen soll. Wenn ich dir nur etwas unter die Arme greifen könnte. Aber du weißt doch, wie knapp mich John bei Kasse hält. Nun, ich an deiner Stelle würde ihm endlich einmal eine kleine Lektion erteilen. Und zum Beispiel die Juwelen verkaufen, die er dir geschenkt hat. Weißt du, das geht schon deshalb nicht, weil John doch immer alles unter Verschluss hält. Wenn ich das eine oder andere Schmuckstück tragen will, muss ich ihn immer erst ausdrücklich darum bitten. Nun, dann würde ich den Schmuck für mich stehen lassen und anschließend zum Verkauf anbieten. Ich fürchte, ich habe da nicht die richtigen Verbindungen. Du

Kaninenberg war im wirklichen Leben mit der bekannten Schauspielerin Lola Mütel verheiratet. Und diese Lola Mütel war eben in Tod von unbekannter Hand die Isobel. Oh, John, ich brauche dringend 300 Pfund. Ach. Ja, Sie wissen schon, die Lady, die pleite ist und auf der Suche nach der Perlenkette war. Lola Mütel und Hans Kaninenberg spielten oft gemeinsam im Radio, auf der Bühne und im Fernsehen. Und nun der zweite Funfact. Achtung! Craig, gib mir daher bitte meine Perlen zurück und alles soll vergeben und vergessen sein. Aber ich habe deine Perlen nicht. Doch, ich weiß, dass du sie hast. Hier spielt Lola Mütel als Isobel zusammen mit Siegfried Wischnewski als Craig. Dieser Siegfried Wischnewski war ebenso ein Hörspiel-Dauergast. Und jetzt kommt's. 1962, ein Jahr nach unserem Hörspiel Tod von unbekannter Hand, stehen Mütel und Wischnewski wieder zusammen am Mikrofon. In einer sehr bekannten Krimiserie. Ah, da bist du ja, Linda. Wo hast du denn gesteckt? Das ist Mr. Temple, meine Frau. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag, Mrs. Kelber. Ja, das sind sie tatsächlich. Hier spielen Mütel und Wischnewski ein Ehepaar in einer damals neuen Paul-Temple-Radioserie. Verzeihen Sie, Mr. Temple, ich verstehe nicht ganz. Hatten Sie meine Frau erwartet heute Morgen? Allerdings. Ja, wieso denn das? Ja, weil Mrs. Kelburn mich heute Nacht anrief und sagte, sie wolle mich sprechen. Ich soll Sie angerufen haben? Entschuldigen Sie, ja. Wann? Um 3 Uhr heute früh. Aber das ist doch Unsinn. Ich kann Ihnen versichern, Mr. Temple, dass meine Frau Sie nicht angerufen hat. Paul Temple und der Fall Margot. Das war ein Fortsetzungskrimi in 8 Folgen. René Deltgen spielt wie immer den Londoner Detektiv, der einer Verwechslung auf die Spur kommen will. Aber das ist doch lächerlich. Einen Augenblick. Das ist jetzt das 2. Mal, dass ich so einen mysteriösen Anruf gemacht haben soll. Aber Sie wollten mich gar nicht sprechen. Natürlich nicht. Ich habe überhaupt nicht angerufen. Ein seltsamer Fall. Was ist mit dieser Frau los? Hat sie telefoniert oder nicht? Aber Paul Temple ist ja clever und stellt eine Falle. Achtung! Irgendetwas können wir doch sicher unternehmen. Falls Sie sich mit mir in Verbindung setzen wollen, Mrs. Kelburn, Sie haben doch meine Telefonnummer. Ja, natürlich. Nein, die habe ich leider nicht. Sie steht im Telefonbuch. Reingefallen. Paul Temple und der Fall Margot. Hörspiel Gold aus dem WDR. Und in den Hauptrollen ein Sechstel des Casts unseres Krimis Tod von unbekannter Hand. Von 1961. Und erlauben Sie, dass sich der gestern 10 Jahre alt gewordene Hessische Rundfunk mit dem verabschiedet, woran ihn jeder von Ihnen auch ohne Stationsansage erkennen kann. Mit seinem elektronischen Pausenzeichen. Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit Hörspielraritäten aus alter Zeit. Immer donnerstags gibt es neue Folgen, vorab nur in der ARD-Audiothek. Das wär's für heute. Und für die Hans-Kaninenberg-Fans unter Ihnen noch einmal der Hinweis, fast alle genannten Hörspiele mit Kaninenberg stehen nebenan in der Audiothek. London im Nebel in Aus der Chronik des Dr. Watson im Sherlock-Holmes-Feed. Der Krimi Mord nach Fahrplan, Kommissar Leroux ermittelt, steht im Krimi-Podcast Auf der Spur. Und das ETA-Hoffmann-Märchen Der goldene Topf, das steht unter SWR Kultur. Oder merken Sie sich bei Bedarf einfach nur die Titel für die Suchfunktion. Meine Damen und Herren, darf ich Sie dann einladen zum Hörspiel heute in einer Woche und Ihnen gleichzeitig danken für Ihre Teilnahme am heutigen Tage. Und vergessen Sie mir bitte auch nicht die Hesselbachs, gell? Der Baba freut sich, ganz bestimmt. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.